Capitano di Moran Babayam. Rahat, rahat. Ich komme auf den Burg und Frischins. Ja, ba, ba, ba, ba. Ja, ja, kann ich. Am Monat ja, satt ja.